Oh, lass uns seine Gegenwart ehren. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven. Ich habe so die Stimme des Heiligen Geistes gehört, der, glaube ich, heute Abend zu jedem Einzelnen spricht, hier vor Ort, aber auch über Livestream. Und er sagt einfach, herzlich willkommen im Wohnzimmer des Vaters. Herzlich willkommen in der Wärme der Liebe des Vaters. Herzlich willkommen an diesem Ort, wo seine Liebe dich umhüllt. Lass dich einhüllen von seiner Liebe. Lass dich einhüllen von der Liebe deines Vaters. Weißt du, er hat mir so diese Tage gezeigt, warum er mir ursprünglich vor 10 Wochen gesagt hat, ich soll mir diese Decke über den Kopf ziehen. Hat mir jetzt gezeigt, erst die letzten Tage hat er zu mir gesagt, hat gesagt, weißt du, ich wollte einfach, dass du die Decke dir über den Kopf ziehst, damit du körperlich spürst, wie ich dich mit meiner Liebe umhüllen möchte. Halleluja. Und weißt du, er möchte, dass du das spürst, ob du jetzt eine Decke über dem Kopf hast oder nicht, weil es ist die Realität des Geistes, es ist die Realität seiner Liebe. Er möchte einfach, dass du dich gerade jetzt einhüllen lässt. Ich empfinde so wirklich diese Sehnsucht des Vaters, dass du dich einfach in eine Position begibst, wo du dich einfach, wo du dir diese Einhüllung bewusst machst. Also so, wie es für dich richtig ist. Lass dir einfach diese Einhüllung bewusst werden. Vielleicht kniest du hin, vielleicht eine Decke hast du wahrscheinlich nicht da, aber einfach so, einfach, weißt du, du bist im Wohnzimmer des Vaters und er möchte uns heute wirklich, möchte jedem Einzelnen, wirklich jedem Einzelnen diese Decke seiner Liebe überlegen. Er möchte jeden Einzelnen wirklich mit der Wärme seiner Liebe einhüllen. Also fühl dich einfach frei, dich einhüllen zu lassen von ihm. Halleluja. Er spielt einfach weiter soft im Hintergrund. Oh, danke Vater. Danke Vater. Danke Vater für diese Zeit, die wir haben dürfen hier. Danke für diese Zeit direkt im Wohnzimmer des Vaters. Danke für diese Zeit als deine Kinder. Zu deinen Füßen. Danke, Herr, für diese Zeit, wo du uns umhüllst, wo du uns einhüllst, wo wir zulassen, Herr, dass du uns einhüllst. Oh, mit deiner Liebe, mit deiner Liebe, mit deiner Liebe. Oh, danke, Vater. Leg uns diese Decke über, gerade jetzt, heute Abend, Herr. Lass jeden hier in diesem Raum diese Decke deiner Liebe jetzt spüren, Herr. Lass jeden hier in diesem Raum spüren, Herr, dass er oder sie geborgen ist, Herr, in deiner Liebe. Geborgen ist, Herr. noch mehr, Heiliger Geist. Oh, hüll uns sein. Zeig uns, dass du da bist. Zeig uns, dass du gefallen hast an uns als dein Kinder. Zeig uns, wie sehr du uns liebst, Herr. Vater, so, so, so, so sehr. So, so, so, so sehr. Oh, oh, meine Tochter. So, so, so, so sehr liebe ich dich. Meine Tochter. Gehörst mir. Oh, oh, oh, oh. Oh, lass ihn dich ein, lass ihn zu dir sprechen. Tiefer gehen. Bleib drauf, bleib da drauf. Bleib auf der Melodie. Oh, lass es tiefer gehen. Lass es tiefer gehen. Lass es tiefer gehen. Gerade jetzt, wie wenn eine Decke über dich drüber gezogen würde. Gerade jetzt, ich kann das spüren. Einige spüren das gerade jetzt. Diese Decke wird über dich gezogen. Weil es ist die Decke der Einhüllung, es ist die Decke der Geborgenheit, es ist die Decke der Liebe des Vaters. Du bist geborgen in ihm und da ist dieser Raum der Begegnung. Da ist dieser Raum der Begegnung mit ihm. Da ist dieser Raum der Begegnung mit seiner Liebe. Da ist dieser Raum der Begegnung gerade jetzt. Gerade jetzt, oh, er begegnet dir mit seiner Zärtlichkeit. Oh, er begegnet dir. Oh, er begegnet dir. Oh, er begegnet dir. Gerade jetzt. Oh. Oh. Und er markiert dich. Er markiert dich mit seiner Liebe. Auch einige über Livestream, die haben es gerade auch gespürt, wie wirklich diese Decke über dich gezogen wurde. kannst es wie körperlich spüren. Es ist diese Einhüllung mit seiner Liebe. Und unter dieser Decke ist dieser Raum der Begegnung mit ihm. Oh, dieser Raum der Begegnung mit ihm. Oh, da ist dieser Raum der Begegnung mit ihm. Gerade jetzt, er begegnet dir. Du begegnest ihm. Gerade jetzt. Gerade jetzt. Oh, gerade jetzt. Gerade jetzt, gerade jetzt, danke Vater, danke Vater, danke Vater. Oh, ora mande da da da da da da da da da. Sein Herz. Der Vater zieht dich an sein Herz. Halleluja. Wir preisen dich. Wir danken dir, Vater. Du bist so gut. Du bist so herrlich. Deine Liebe macht uns stark. Weißt du, seine Liebe macht dich stark an dem inneren Menschen. Nicht hart, sondern stark, sensibel für die wahren Nöte der Menschen, sensibel für das Herz Gottes und gleichzeitig voller Glauben, dass diesen Nöten abgeholfen wird, voller Glauben, dass der Vater alles kann, alles macht, sich um alles kümmert und alles zum Guten führt. Oh, da ist dieser Glaube in dieser Liebe, da ist diese Sicherheit in dieser Liebe, da ist diese Festigkeit in dieser Liebe, da ist diese Gewissheit in dieser Liebe. Nichts ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Nichts ist unmöglich in Gott. Nichts ist unmöglich einem Sohn Gottes, einer Tochter Gottes. In Jesus, unter dem Vater, nichts ist unmöglich. Oh, nichts ist unmöglich. Oh, keine Veränderung ist unmöglich. Keine Verwandlung ist unmöglich. Keine Auferstehung ist unmöglich. Leben aus den Toten ist möglich. Inmitten größter Aussichtslosigkeit, die größten Wunder, das ist die Liebe des Vaters. Er streckt sich aus, er streckt seinen gewaltigen Arm aus zu Zeichen und Wundern, zu machtvollen Taten in deinem Leben. Das ist der Vater, oh, das ist der ewige Vater, der Planer des Wunders, der starke Held, der Friedefürst. Er ist in deinem Leben, er hat dein Leben im Griff. Halleluja. Oh, danke, Vater. Danke für deinen starken Arm, Herr, auf den wir uns als deine Kinder lehnen dürfen, Herr. Danke für diese Sicherheit in dir, Herr. Oh, nichts ist unmöglich. Oh, yes. Oh. diese Liebe. Stärke diese Liebe weiter fließen zu lassen, hin zu den Menschen. Oh, stärke diese Liebe fließen zu lassen zu den Verlorenen. Oh, zu den Gebundenen, zu den Kranken. Oh, da ist Stärke, die Gott vertraut. Als Zeichen und Wunder denen folgen, die ihn lieben. Als Zeichen und Wunder denen folgen, die ihm glauben. Als Zeichen und Wunder denen folgen, hinter denen der Vater im Himmel steht. Oh, da ist diese Gewissheit. Oh, da ist diese Sicherheit. Oh, da ist diese Kraft. Oh, es ist der durch die Liebe wirksame Glaube. Halleluja. Halleluja. Lass dich durchfluten. Lass dich durchströmen. Lass dich durchströmen. Oh, da ist noch mehr von ihm. Oh, da ist noch mehr von ihm. Oh, da ist noch mehr von seiner Kraft. Heute Abend hier, Herr. Oh, ich flute jeden Einzelnen mit deiner Kraft. Oh, mit der Kraft deiner Liebe, Herr. Flute uns. Oh, oh, frische Power von dir, Herr. Oh, oh, frische Power. Danke, Vater. Oh, frische Power von dir, Herr. Halleluja, Halleluja, Vater. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Jesus. Halleluja. Oh. Oh, wir lieben dich, Herr. Oh, wir lieben dich, Vater. Papa. Wir sind geborgen in deiner Gegenwart, Herr. Wir sind geborgen in dir, Herr. Wir sind geborgen in deiner Liebe, Herr. Oh, danke, Vater. Vater, du hast uns diese Liebe im Überfluss gegeben, zum Überfließen, dass sie durch uns zu unserem Nächsten fließt, dass sie durch uns zu unseren Geschwistern fließt, dass sie durch uns in unsere Familien fließt, dass sie durch uns in unsere Nachbarschaften, in unsere Orte, in unsere Arbeitsplätze fließt. Oh, dass diese Liebe fließt. Oh, dass diese Liebe fließt und verwandelt, wo immer sie hinkommt. Wo immer dieser Strom hinkommt, wird alles gesund. Wo immer dieser Strom hinkommt, kommt Leben. Leben, Leben, Leben, Leben, Leben, Leben. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Heilung und Gesundheit fließen. Freisetzung und Befreiung fließen. Veränderung und Verwandlung fließen. Autorität fließt. Oh, Kraft fließt. Danke, Vater. Direkt von deinem Thron, Herr. Direkt von dir, Vater. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Es ist frei im Wohnzimmer des Vaters. Es ist eine Atmosphäre der Freiheit. Wo die Liebe ist, da ist Freiheit. Freiheit im Wohnzimmer des Vaters. Freiheit zu lieben. Freiheit zu glauben. Freiheit zu sein. Freiheit. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Komm, lass einfach mal diese Liebe fließen zu deinem Bruder, zu deiner Schwester in der Nähe. Schau sie einfach mal an mit den Augen, die von der Liebe des Vaters durchdrängt sind. Schau sie einfach mal an. Drück sie mal. Lass einfach mal die Liebe des Vaters fließen. Come on. Wir sind Familie, das sind alles deine Geschwister. Halleluja. Und sag zu der Person, die du gerade drückst, sag einfach mal, ich liebe dich mit der Liebe des Vaters. Oh ja. Amen. Ich liebe dich mit der Liebe des Vaters. Ah, oh, so schön. Halleluja. Halleluja. Ihr dürft eure Sitzplätze einnehmen, ihr müsst nicht, ihr seid nicht gezwungen. Wenn ihr könnt, dürft ihr. Ihr müsst nicht. Fühlt euch frei, wir sind im Wohnzimmer des Vaters. Wir sind hier nicht im Hörsaal. Die Glory Life Schule ist nicht ein Hörsaal, nicht eine Vortragsschule. Sondern die Glory Life Schule ist eine Schule vom Herzen des Vaters. Es ist eine Schule, die aus dem Herzen des Vaters geboren ist. Und es ist eine Schule, in der wir zusammen im Herzen des Vaters sind, im Wohnzimmer des Vaters sind, in der Familie des Vaters sind. Und wo wir stark gemacht werden durch seine Liebe. Weil durch diese Liebe, das sagt uns Galater 5, Vers 6, durch diese Liebe wird erst der Glaube wirksam. Durch die Liebe wird der Glaube wirksam. Halleluja. Erst durch die Liebe wird der Glaube wirklich wirksam. Halleluja. Und wir werden heute in dieser ersten Stunde werden wir einiges hören in der Serie Helden des Glaubens. Werden wir heute etwas hören über einen neuen Helden des Glaubens. Der Andreas wird uns gleich etwas über ihn erzählen. Und auch er war von der Liebe von Jesus berührt, dieser Held des Glaubens. Und somit konnte er zu einem Held des Glaubens werden. Und wir sind gespannt. Andreas, komm. Halleluja. Gib mir mal einen kräftigen Applaus. Wir haben Erweckung, ne? Wir haben Erweckung. Hast du schon gemerkt? Sag's mal zu deinem Nachbarn, wir haben Erweckung. Erweckung, Erweckung. Neulich sonntags bin ich eingenickt auf der Couch. Das ist schön, so ein schöner. Ja, war völlig weg. Und plötzlich berührt mich was an der Wange so. Und ich wache auf und sage, Andreas, wach auf. Und ich dachte, die Säge war es, aber die war auch gar nicht im Raum. Die war draußen in der Küche. Ich war dann so erschrocken, weil da war niemand anders. Und ich habe es körperlich gespürt, ja. Andreas, wach auf. Sag mal zu deinen Nachbarn, wach auf. Wach auf. Wir haben echte Erweckung. Ja, das plättet mich total. Wir haben Erweckung. Ja, die letzten zwei Tage hat er mir so ein bisschen was über Erweckung gezeigt. Und er hat so gezeigt, wie das passiert, Erweckung. Ja, das ist, man kann es nicht machen. Man kann es nicht machen. Man kann nur Hunger haben, sich danach ausstrecken. Ja. Und mein Freund, der Pastor, hat sich ausgestreckt. Pastor Georg hat sich ausgestreckt, ja. Und hat das aufgenommen, ja. So habe ich es gesehen, ja. Wie wenn du ein Musikstück komponierst, ja. Die ersten Takte aufgenommen, ja. Und dann sind immer mehr eingestiegen, ja. Immer mehr haben diese Melodie aufgenommen, ja. Diesen Rhythmus aufgenommen, wie so eine Frequenz, ja. Des Himmels, ja. Die Frequenz dieses Liebesstroms, ja. Und das wird dann immer größer. Ja, es fängt klein an, ja, verachte nicht die kleinen Anfänge. Und es wird immer größer. Es wird immer größer. Ja, ich glaube, wir haben es noch nicht erfasst, wie groß das werden soll. Ja. Also lass dich eingrufen, sag ich mal, eingrufen in den Sound des Himmels. Ja, lass dich eingrufen, weißt du. Und das ist dann, das ist so ein feiner, wirklich befreiender, empfinde ich. So eine befreiende Melodie, ja, diese Liebesmelodie, die einfach, die durchgeht, die Herzen frei macht, ja, ja, so die Liebe, die Bibel sagt, ja, ist die stärkste Kraft, ja, und das ist tatsächlich so, du merkst es gar nicht und du wirst freigesetzt, ja, durch seine Liebe, ja, und seine Liebe, diese Agabeliebe, selbstlose Liebe, sagen wir auch, das ist eine Liebe, die keine Gegenliebe sucht, ja, das ist, glaube ich, ihr, also für mich war das das Kennzeichen, weißt du, ist nicht so, wenn du mich liebst, liebe ich dich oder so, ne, ja, wie wir uns unsere menschliche Liebe vorstellen, das ist die Liebe, die keine Gegenliebe sucht, ja, und deswegen, ja, einfach so attraktiv ist, sag ich mal, die ist so attraktiv, diese Liebe, weil sie nichts von dir verlangt oder fordert, ja, und alles glaubt, ja, dass alles aus dir herauskommt. Sie glaubt alles, dass alles aus dir herauskommt, ja, was Gott gesagt hat, dass es herauskommt, ja, ohne Stress, ohne Druck. Es passiert einfach, es ist Erweckung, wir haben Erweckung, wir haben Erweckung, ja, wir haben Erweckung, ja. Oh. Ja, ja, und da ist ein Dirigent, der dieses ganze Orchester irgendwie, sage ich mir jetzt, ja, wenn so, ich habe mal gelesen, wie der Verdi seine Opern arrangiert hat, ja, es ist ja fantastisch, ne? Die ganzen Melodien schreiben für jedes einzelne Instrument, ja, und dass das so zusammenpasst, ne? Oder beim Beethoven, der war ja zum Schluss taub und hat das kombiniert, ja, was da für eine Genialität dahinter steckt, ja, und der Heilige Geist macht das auch, das ist Erweckung, wenn der Heilige Geist immer mehr Leute zusammenführt. Jeder hat sein Instrument oder seine Gabe oder seine Spielweise und es wird einfach ein genialer Sound, ja, den kein Mensch machen kann, ja. Das ist eigentlich Leib Christi, ja. Das ist ein genialer Sound, den kein Mensch machen kann, ja, den nur unser Herr Jesus machen kann, ja. Dieser Sound, der auch die Menschen zieht, ja. Ich denke immer noch an dieses Bild, was Pastor Georg mal hatte von diesen Trauben, wo Leute dann stehen, ja, und sich die Nasenblatt drücken und hier drinnen, ja, einfach dieser Sound geht, ja, diese Liebesmelodie, ja, was anziehend ist, weißt du, das ist anziehend für jeden, der draußen verloren ist. Das ist anziehend da, diese Liebe, die keine Gegenliebe sucht, ja, die nichts verlangt, ist anziehend, ja, die nur sich verströmen will, die nur geben will, ja, die nur, ja, das ist einfach Gott, der Vater. Ne, man kann es nicht machen. Ja. Es ist der Vater. Ja. Es ist diese Agabeliebe, diese Papa-Liebe, die Herzen verändert, die Leben bringt. Ja. Die bringt Leben. Ja. Der Vater hat das Leben in die Welt gebracht. Ja. Er hat uns gemacht. Er hat die Schöpfung geschaffen. Ja. Ja. Im 1. Mose lesen wir, die Erde war wüst und leer, ja, war wüst und leer, Chaos, ja, steht da drin, Tohu, Wabohu, ja, Chaos einfach, ja, Chaos, Unordnung, ja, und Gott hat da hineingesprochen, ja, er hat gesprochen, ja. Und durch die Liebe, ja, weil Gott ist ja Liebe, ja, diese stärkste Kraft, die nicht bezahlt werden will, die nicht die Gegenliebe sucht, ja, die bringt es hervor. Das Wort, ja, das Wort durch die Liebe, ja, das Wort durch die Liebe bringt die Schöpfung hervor, ja. Der Glaube hat mir gezeigt, der Glaube, Jesus sagt ja an einer Stelle, ihr braucht nur Glaube wie ein Senfkorn. Weißt du, Glaube muss nicht groß sein. Ja? Du brauchst nicht viel Glaube. Überhaupt nicht viel. Das, was du hast, das reicht völlig an Glauben. Reicht völlig. Reicht aus, um Berge zu versetzen. Sagt das Wort. Sagt das Wort. Ja? Es reicht völlig aus, um Berge zu versetzen. Was ist an dem Glauben dann wichtig? Weißt du, Glaube, hat er mir gezeigt, braucht immer eine Richtung. Das ist das Wesentliche am Glauben. Weil jeder Mensch hat Glauben. Ich habe das, glaube ich, schon mal gepredigt. Jeder Mensch hat Glauben. Ja? Ob du nur an Jesus glaubst oder nicht wiedergeboren bist, jeder hat Glauben. Er glaubt irgendwas. Ja? Er glaubt irgendwas. Aber die Richtung ist das Zentrale. Ja? Die Richtung, ja? Das ist ein Richtungszeichen. Der Glaube, wie du hast es schon gesagt, diese Bibelstelle, ja? Aus Galater 5, Vers 6. Ne? Wenn wir mit Jesus verbunden sind, ja, wenn wir mit ihm verbunden sind, dann spielt nicht mehr beschnitten sein, unbeschnitten sein oder Gesetze eine Rolle, sondern der durch die Liebe wirksame Glaube, ja. Der durch die Liebe wirksame Glaube, ja. Der Glaube wird durch die Liebe wirksam. Der Glaube ist der Richtungsweiser. Der Glaube zeigt auf die Liebe, der zeigt auf den Vater, ja, aus dem jede Vaterschaft kommt. Der Glaube zeigt die Richtung an. Du kannst das sagen, der Glaube zeigt in das Wort hinein. Ja. Er zeigt dir Bibelstellen, er macht dir Bibelstellen lebendig. Ja. Er zeigt dir die Verheißung. Ja. Ja, du kannst aus dem Wort so viel Richtungsweisung bekommen. Ja. Richtungsweisung bekommen. Aber der Glaube kann auch fehlgeleitet sein. Ja. Ja, er wird immer durch die Liebe wirksam, ja, durch die Liebe. Und hier dieses, in einer Stellung, in einer Übersetzung heißt es auch in diesem Vers, in dieser Liebe erweist sich der Glaube als echt, ja, in dieser Liebe, ja, die den Glauben auszeichnet, erweist sich der Glaube als echt, ja, ja, da die richtige Richtung. Und ich habe mal ein bisschen mit Software programmiert, nicht viel, ich bin da nicht weit vorgekommen. Aber da gibt es auch solche Zeiger, ja. Solche Zeiger werden da programmiert, ja. Du kannst, die zeigen dann auf irgendwelche Variablen und der Monitor gibt dann irgendwas aus, ja. Und ich weiß nicht, wer noch Windows 95 oder 98 kennt, da gab es dann immer mal so ein Bluescreen, ne? Ja. Also da geht nichts mehr, der Monitor friert ein und irgendwelche kryptischen Zahlen, das war immer so blau. Ich weiß nicht, ihr seid also jung, das ist, kennt ihr nicht mehr. Das war immer sehr, sehr nervig. Und so ist es manchmal auch, wenn wir das Wort nehmen und den Glauben einsetzen und es funktioniert nicht, ja, es funktioniert nicht, weil da einfach nicht richtig ausgerichtet ist, ja. Der Glaube ist manchmal nicht richtig ausgerichtet. Der zeigt auf was Falsches. Der zeigt auf eigene Kraft, auf eigene Performance oder auf Performance von anderen Leuten. Aber er zeigt nicht auf die Liebe. Manchmal ist es so, ja. Ja? Und dann wunderst du dich, dass nichts passiert. Deswegen heißt es durch die Liebe wirksame Glaube. Ja, ich habe gesagt, am Anfang war dieses Chaos. Ich habe den letzten Wochen oder vor einiger Zeit ein Buch von Stephen Hawking gelesen, eine Kurzgeschichte der Zeit, und es ist wirklich sehr interessant. Ist ja ein Atheist, bekennender Atheist, aber mein Glaube wurde dadurch so gestärkt, das war echt der Hammer, ja. Ich habe nicht alles verstanden, aber er erklärt das wirklich gut. Das ist ein lohnenswertes Buch, das kann man wirklich empfehlen, ja. Da geht es um die Zeit, ja, und um das Universum, der Ursprung, ja. Urknall, ja, ist ja die gängige Theorie, um was war vor dem Urknall, ja, solche Sachen. Ja, und wirklich in jedem Kapitel, ich habe es durchgeguckt, in jedem Kapitel kommt die Frage nach Gott auf. Ja. Die Frage Gott oder die Theorie, er entwickelt da viele Theorien, ja, eine nach der anderen. Durch die Kapitel werden sie immer komplizierter, ja. An einer Stelle sagt er auch, diese Theorie ist so kompliziert, dass es kein normaler Mensch mehr berechnen kann. Ja? Da wäre es einfacher, an Gott zu glauben. Ja, so sinngemäß war das, ja. Aber du merkst, du merkst es an einer, also in dem ganzen Buch, ja, so diese Prämisse, die er hat. Es kann nicht sein, was nicht sein darf, ja. Es kann nicht, sagt er jetzt, ja. Es kann nicht sein, was nicht sein darf, ja. Und wenn seine Situation ist, er ist schon gestorben, er saß ja im Rollstuhl, hat diese böse Krankheit auch gehabt, ja. Und ich habe mich, Gott hat mir das so gezeichnet, wenn du dich darin hineinversetzt, ja, hast du die Wahl, ja. Entweder du erklärst das Universum ohne Gott, und wenn es Gott gibt, dann stehst du vor Herausforderungen, ja, wie kann Gott das dann zulassen, dass sie im Rollstuhl sitzt, ja, solche Sachen, ne? Und er hat das für sich wirklich ausgeschlossen, das merkst du richtig, es kann nicht sein, was nicht sein darf, ja, manchmal ist es bei uns auch so, ja, wir schmieden uns unseren Gott zurecht, so wie wir ihn brauchen können, ja, da kommen auch manche Sachen, die aus Traumata entstehen, aus irgendwelchen Verletzungen oder Sachen, die du erlebt hast, ja, wo du dann denkst, so kann Gott nicht sein, der kann nur so sein. Aber ich sagte eins, unser Gott ist ein Souverän, das Wort ist mir so eingefallen, ein Souverän, ja, ist ein Souverän, ja. Und diese Person, auf die ich hier heute kommen will, der wird nicht mal namentlich erwähnt in der Bibel, da heißt immer nur der Hauptmann, ja. Der Hauptmann, ja. Und Jesus sagt, er hat nirgendwo in Israel größeren Glauben erlebt als bei diesem Hauptmann, ja. Und das muss ja dann Held des Glaubens sein, habe ich mir so gedacht, ne. Und er hat gesagt, ja, wie hat er gesagt, ja, mein Knecht, ja, liegt krank, ja. Du brauchst nicht zu mir zu kommen, weil ich bin nicht würdig, dass du in mein Haus kommst, ja, sprich nur ein Wort, ja, sprich nur ein Wort und er wird wieder gesund, weißt du, und da steckt eine tiefe Wahrheit drin, weil er hat dann weiter gesagt, ja, ich habe auch welche unter mir und ich habe welche über mir, ich sage denen unter mir, wo es lang geht und die über mir sagen mir, wo es lang geht, ja. Und so funktioniert das, ja. Und so funktioniert das auch im Glauben. So funktioniert es im Glauben, ja. Er hat es erkannt, ja. Sprichst du ein Wort und es passiert. Ja. Da gab es in der Apostelgeschichte ein paar Leute, die haben das auch versucht. Die haben gesagt, ja, in dem Namen von Jesus, ja, den der Paulus predigt, ihr Geister fahrt aus, ja. Also irgendwas muss Voraussetzung sein. Die Voraussetzung ist, dass du dich in die Armee Gottes werben lässt, ja. Dass du da einsteigst, ja. Dass du da einsteigst, dass du zu Jesus kommst, dann gehörst du schon dazu, ja. Dann fängst an als, was ist unten, einfacher Soldat, keine Ahnung, ja. Und dann lernst du, was lernst du in einer Armee? Du lernst die Ziele des obersten Heeresführers kennen, ja, und du lernst Autorität. Du lernst, also das ist eigentlich, ja, du lernst Autorität, wie das funktioniert, ja. Der spricht, ja, und unten folgen sie. Und es geht alles vom obersten Heeresführer aus. Es geht von, von Jesus aus, ja, wenn ich so bildlich nehmen darf, es geht von Jesus aus, ja. Er ist der Souverän, der sagt, wo es lang geht, ja. Und die Basis ist das Wort Gottes, ja. Ist sein Wort einfach, ja. Ist sein Wort auch, ne. Und, aber es ist der Souverän, das war mir so wichtig, weil er macht es, weißt du, wir haben den Hunger. Er hat gesagt, ja, ich will auch Erweckung in meinem Leben erleben. Mit der Decke, das hat nicht funktioniert. Ja, das hat nicht funktioniert. Du kannst ja kein... Ja, und bei meiner Frau hat es funktioniert. Das war höchst ärgerlich, ja. Das ist ärgerlich. Du kannst ja kein Gesetz draus machen, ja. Wir können jetzt Apostelgeschichte weiterschreiben, Kapitel 29, ja, die Sache mit der Decke, ja, jeder braucht eine Decke, du gehst nicht mehr ohne Decke aus dem Haus, ja, du stülpst die Decke zu jeder gelegenen Zeit drüber, weißt du, aber ich weiß nicht, wie er es bei dir machen will, ja, und wann er es machen will, du kannst dich nur ausstrecken danach, ja, und du kannst dafür offen sein, ich sage, ja, ich, alles, was ich brauche, ja, ich gebe mein ganzes Leben weg, nur um dich zu erleben, ja, um deine Gegenwart zu haben, ja. Alles andere, ja, wie sagt das der Paulus an einer Stelle, alles andere habe ich für Dreck erachtet, ja. Alles andere habe ich für Dreck erachtet. Nicht, dass es Dreck ist, es ist alles gut, was uns Gott gegeben hat in seiner Gnade, ja. Aber seine Gegenwart ist das Einzige, was uns tatsächlich glücklich macht. Das Einzige, was, wo es sich zu leben lohnt, für seine Gegenwart, ja. Und in seiner Gegenwart passiert das. Und seine Gegenwart ist dieser Liebesstrom einfach, wo alles lebendig wird, weißt du? Ja, wo es heißt in Matthäus 24, die Liebe wird bei vielen erkalten, ja. Gott hat schon den Plan, ja, diesen Liebesfluss auszugießen, ja. Gerade weil die Liebe bei vielen erkalten wird, ja, ist die Strategie von Gott, die Liebe ins Land zu gießen, ja. Du siehst ja, unser Land ist überall erstarrt vor Kälte, ja. Jeder will dem anderen was Böses und wie auch immer. Aber dieser Liebesstrom, der bricht sich Bahn, weil du kannst dich gar nicht wehren dagegen, wenn du halbwegs offen bist. Dein Herz geht auf. Es geht einfach auf, ja. Ja, ja. Und du fängst plötzlich selber an zu lieben. Weißt du, die Liebe geht hinaus, weil alles dadurch lebendig wird. Ja. Es ist das Wort und die Liebe unseres Vaters, ja. Jesus sagt, ich tue nur, was ich dem Vater tun sehe. Er war fixiert auf den Vater, ja, weil vom Vater geht die Vaterschaft aus. Alle Vaterschaft heißt, es geht von ihm aus. Und auch dieser Liebesfluss geht von ihm aus, ja. Es geht von ihm aus, ja, diese Liebe, ja, die Jesus ans Kreuz geschickt hat, die Jesus auch gehabt hat, diese Liebe, die nicht das ihre sucht, ja, die sich hingibt, wo Jesus sagt, niemand hat mehr Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde, ja. Ja, und diese Liebe ergreift uns auch. Nicht, dass wir für jeden jetzt hier ans Kreuz gehen, das meine ich nicht, aber diese Liebe erbarmt sich über die Menschen. Diese Liebe erbarmt sich über deinen Nächsten. Ja, diese Liebe will sich ergießen. Weißt du, diese Liebe hat eine, die bringt Gottes Ordnung in die Welt. Ja, sie bringt Gottes, was ist Gottes Ordnung, weißt du? Hast dich mal gefragt, was Gottes Ordnung ist? Ja, am Anfang habe ich gesagt, dieses Tohuwabohu, Chaos, ja, das Stephen Hawking sagt in seinem Buch, ja, der lehrt über schwarze Löcher und generell über das Universum, ja, da gibt es diesen zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Ich habe mich da ein bisschen damit beschäftigt und der sagt, dass in geschlossenen Systemen die Entropie in der Regel zunimmt. Was heißt das jetzt? Das heißt, Entropie ist ein wunderschönes Wort, ja, ein wunderschönes Wort. Entropie sagt einfach kann man mit Unordnung grob übersetzen, ja. In einem geschlossenen System nimmt die Unordnung im Laufe der Zeit zu, ja. Und das ist seit dem Sündenfall der Fall. Vorher war Ordnung, ja. Vorher war Gottes Ordnung, wenn du dir vorstellst, im Paradies war Gottes Ordnung, ja. Wie hat sich die manifestiert, seine Ordnung, ja. War alles im Rahmen und ja, Liebe, ja, keine Ahnung. Aber dadurch, dass der Sündenfall kam, kam die Unordnung in die Welt, ja. Ja, dieses zweite Gesetz der Thermodynamik, Dynamik bezieht sich eigentlich auf Gase, ja, und Wärmeaustausch und so weiter, ja. Aber man kann das wirklich auf alle Bereiche anwenden. Ne? Wenn du zum Beispiel ein Haus hast, ja, und machst da ein, zwei Jahre, machst du keine Reparaturen mehr, mähst keinen Rasen mehr, ja, da kommt's Chaos, ja. Ja, und das ist das, was wir in der Welt haben. Wir haben Entropie in der Welt, die nimmt täglich zu. Der Schrödinger, das war auch so ein theoretischer Physiker, der hat ein Buch geschrieben, Was ist Leben? Und da schreibt er, die maximale Entropie ist der Tod, ja, wo alles hingeht. Ja? Entropie, ja. Wir unterliegen dem Verfall. Ja. Aber Jesus hat den Preis bezahlt, ja. Er hat den Preis bezahlt, ja, um diese Entropie aufzulösen, ja. Ordnung, weißt du, Ordnung hineinzusprechen. Es geht darum, um Ordnung da reinzusprechen in unser Umfeld, ja. Und wer macht das? Wir machen das. Die eingegliedert sind in der Armee, ja, die sich haben werben lassen, ja, die einen Sold beziehen von Jesus, ja, die sprechen Ordnung. Weißt du, das ist unsere zentrale Aufgabe, Ordnung zu sprechen in das Leben anderer Menschen. Ja, in unser Land Ordnung zu sprechen. Ja, wenn wir hier am Donnerstag Autorität nehmen, ja, diese Sachen bleiben nicht unbeantwortet. Da passiert was in der unsichtbaren Welt. Wenn wir die Engel aussenden, da passiert was in der unsichtbaren Welt. Ja, es ist unsere Verantwortung, ja, ja, ja. Und wenn das Stephen Hawking gedacht hat, ja, wenn ich kann mir keinen Gott vorstellen, der jemanden im Rollstuhl sitzen lässt, weißt du? Und das könnten wir uns auch nicht vorstellen, weißt du? Unsere Herausforderung ist, Ordnung da reinzusprechen, ja. Dass Krankheiten gehören raus aus dem Körper, weißt du? Diese Entropie gehört raus aus dem Körper, ja. Krankheit ist nichts anderes als Entropie. Irgendwelche Organe gehen kaputt, ja. Oder Schnupfen oder sonst irgendwas. Corona raus, ja. Ja, ja, wir sprechen Ordnung, weißt du, das ist ein Liebesdienst, Ordnung zu sprechen, ja, in die Seelen und in die Körper, ja, Ordnung in deinem eigenen Leben zu sprechen, ja, die Finanzkonten in Ordnung zu sprechen, weißt du, ist Entropie, wenn du das Geld durch die Finger rennst, das ist totale Unordnung, ja, du musst Autorität nehmen, du nimmst Autorität, bist du bereit, Autorität zu nehmen, weißt du, die Liebe übernimmt Verantwortung, die Liebe übernimmt Verantwortung und spricht hinein, ja, spricht in die Unordnung, in das Chaos dieser Welt, die Ordnung Gottes hinein, ja, ich bitte mittlerweile nur noch so, dass die Ordnung in die Körper hineinspricht, die göttliche Ordnung, weißt du, da gehört göttliche Ordnung rein, ja. Und wir dulden keine kranken Organe mehr, wir dulden keinen kranken Stoffwechsel mehr, weißt du, wir sind da unduldsam, die Liebe ist in dem Fall äußerst unduldsam. Ja, die Liebe macht keine Kompromisse mit der Entropie. Überhaupt nicht, weißt du, das schließt sich gegenseitig aus. Hallo? Ich fange schwitzen an. Ja, deswegen lass dich einordnen, ja. Geh in die göttliche Ordnung hinein, geh an deinen Platz. Weißt du, es gibt für jeden von uns einen Platz, den nur derjenige ausfüllen kann. Ja? Ja? Es gibt für dich einen ganz besonderen Platz, den kann ich nicht ausfüllen, den kann dein Nachbar nicht ausfüllen, den kannst nur du ausfüllen. Ja? Aber es kommt darauf an, dass du diesen Platz einnimmst, dass du sagst, ich lass mich einsortieren, ja? Ich lass mich einfügen in diese Ordnung, ja. Und ich fange an, in meinem Umfeld Ordnung auszusprechen, ja, wirklich hineinzusprechen, ja. Und dann ist ja dann diese Hierarchie, der Hauptmann, mein Hauptmann, das heißt, da steht im griechischen Urtext ein Führer von einer Hundertschaft, ja, ein Centurio. Ja, du hast vielleicht 100 unter dir oder hast 1000 unter dir, ja, aber du hast welche, was für welche, Engel, ja, jede Menge Engel, die sich langweilen, ja, die sich langweilen, jede Menge Engel zum Beauftragen, ja, zum Beauftragen, ja. Weißt du, was so ein Engel macht, der sich langweilt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht spielen die Monopoly. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Aber die wollen doch beschäftigt werden, weißt du? Die wollen beschäftigt werden, ja? Und du musst anfangen, wirklich strategisch zu denken, ja? Strategisch zu denken und die Liebe fließen zu lassen, ja? Die Liebe fließen zu lassen, ja? In deinem Gebetskämmerlein wirklich Autorität zu nehmen, ja? Deine Nachbarschaft zu segnen, deine Arbeitsstelle zu segnen, ja? Die zu segnen, die deine Feinde sind, ja? Die zu lieben und zu segnen, die deine Feinde sind oder Feinde des Christentums oder ganz egal, weißt du, aber du musst anfangen, Autorität zu nehmen, weißt du, es ist Kaiser Wilhelm II., ja, der Erste Weltkrieg, ich komme da nochmal auf den Kaiser, ja, der ist hauptsächlich verloren gegangen, weil der das Heer sich selbst überlassen hat, der war lieber auf Partys und hat Feiern gemacht, ja, und seine, ja, und hat die da machen lassen, was sie wollen, ja, ja. Und ich weiß nicht, wenn du heute mal so ein Bundeskanzler, ja, ich will da jetzt nicht sagen, aber aber es ist eine Katastrophe, wenn du einen Chef hast oder einen Verantwortlichen, der keine Verantwortung übernimmt. Das ist die Katastrophe, ja. Lieber mal einen Fehler machen, als überhaupt nichts sagen. Das geht überhaupt nicht. Du musst sprechen, ja. Da, wo du gesetzt bist, musst du sprechen, ja. Und auch verbal unter Umständen musst du auch Leute ansprechen, ja. Was geht und was nicht geht, ja. Und auch, ja, auch deine Meinung kundtun, ja. Was in diesem Land geht und was nicht geht, ja. Ja. Da sind wir gerufen als Christen, nicht stumm zu sein, ja. Wir machen keine Politik, aber wir sprechen, ja. Wir sprechen, wir machen die Politik im Geist. Geistliche Politik, ja. So, einen Studiengang machen, ne? Neuer Lehrplan, geistliche Politik. Ja. Ja, einfach zu sprechen, ja. Es gehört sich einfach nicht, ja. Es gehört sich einfach nicht, Juden zu verfolgen. Es gehört sich einfach nicht, was da im Nahen Osten passiert. Ja? Und jetzt steht Israel auf und nehmen Autorität, weißt du. Und es fügt sich, ja, es fügt sich. Ja? Du musst manchmal aufstehen, ja. Wenn du dem Teufel den kleinen Finger gibst, der reißt dir den Arm raus, weißt du. Das ist seine Natur, der reißt dir den Arm raus. Deswegen musst du stehen, ja. Die Liebe steht. Die sagt, bis hierher nicht weiter. Schluss mit lustig, ja. Und dann regelt sich alles, ja. Dann regelt sich alles, ja. Dann kann die Liebe auch wieder fließen, ja. Ja. Ja. Und so wie der Hauptmann, der hat wahrscheinlich einen Namen gehabt, aber wir kennen ihn nicht. Aber du kannst ja auch deinen Namen einsetzen, weißt du? Du kannst gucken, wo bin ich gesetzt? Wo habe ich Autorität, ja? Die selbstlose Liebe will, dass es den Menschen einfach besser geht, ja. Und Gott hat die Regelkarte aufgestellt in seinem Wort, ja, das, was gut ist und was nicht gut ist. Und so sprechen wir auch, ja. Wir sprechen Liebe hinein, wir sprechen Ordnung hinein, ja. Egal wo, wir sprechen, dass die Menschen zu Jesus kommen, ja. Wir sprechen, dass sie gezogen werden, ja. Und das wird auch so kommen, ja. Es wird immer stärker kommen, der Zug wird immer stärker sein und wir brauchen immer mehr Mitarbeiter, ja. Bist du bereit, dich eingliedern zu lassen? Bist du bereit, hier Verantwortung zu übernehmen? Ich frage dich heute Abend, bist du bereit? Frag mal deinen Nachbarn. Bist du bereit, wirklich Verantwortung zu übernehmen, ja? Ja, dich setzen zu lassen, dich auch. Ja, weißt du, das sagt man jetzt so leicht, ne? Aber beim Militär gehört ja auch der Grundwehrdienst dazu. Ne? Da wirst du erstmal geschliffen, ja? Du wirst geschliffen und nochmal geschliffen, ja? Da geht es durch den Matsch, da geht es überall durch, ja? Ich weiß jetzt nicht, wie man das geistlich übertragen kann, aber es ist tatsächlich so, du musst offen sein, weil die Liebe bereitet dich zu. Ich glaube, so ist es. Ja, wenn wir jetzt diesen Samstag haben und diesen Sonntag, die Liebe bereitet dich zu. Ja, es werden Sachen gesettelt in deinem Herzen. Ja, es werden Dinge rausgenommen, wo du schon immer Probleme hast. Du wirst einfach durch die Liebe, mach dich einfach frei. Weißt du, diese Liebe macht dich frei. Es kann sich manchmal anfühlen wie so ein Schleifstein, ja. Die Marion hat es ja, glaube ich, auch am Dienstag gesagt, mit diesem Stein, der geschliffen wird, ja. Das ist ein sehr beeindruckendes Bild, ja. Aber dann sind die ganzen Kanten weg, ja. Und du wirst hocheffektiv, ja. Du wirst effektiv. Und dann kann der Dämon nicht mehr sagen, ja, Jesus kenne ich, von Paulus habe ich gehört, aber wer bist du? Ja, du wirst bekannt sein. wie ein bunter Hund in der unsichtbaren Linde. Ja, ja, wenn die Dämonen anfangen zu zittern, ja, weil da ist einer, der lässt sich kein X für ein U vormachen, ja, der steht, ja, der weiß, was sein oberster Herrführer will, ja, der kennt sein Wort, ja, der kennt sein Wort, ja, und der steht da drauf und der lässt sich nicht mehr draus bringen, weißt du, und hört dieses Schwanken auf, dieses von einer Seite zur anderen Seite schwanken und dieses nicht mehr feststehen, weil du wirst festgegründet auf dem Fels Jesus. Amen, Amen. 10 bis um 9, bis kurz vor 9 geht's weiter.